DSG Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Am ersten Advent. Unser Radiomagazin hat heute zum Thema Streit um Straßenausbaubeiträge. Wir möchten Sie informieren und darüber diskutieren. Im Studio begrüße ich Raul Brattig und als Gäste Bernd Clemens, Jürgen Müller von Haus und Grund Solingen-Ohlix, stellvertretender Vorsitzender und langjähriges Mitglied des Vorstandes. In der Technik André Müller, mein Name ist Robert Hall, ich führe Sie durch die Sendung. Wer das schon einmal erlebt hat, nämlich zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen zu werden, der weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, mir ist das auch schon passiert. Es war in den 90er Jahren. Ich hatte ein Haus von meinen Eltern übernommen und mit viel Mühe ausgebaut. Und dann kam die Rechnung nach der Erneuerung der Straße. Das habe ich bis heute in Erinnerung. Mir ist also genau das passiert, was Thema der Sendung heute ist. Also bei Erneuerung und Ausbau die Heranziehung der Anlieger. In Nordrhein-Westfalen gilt dazu das Kommunalabgabengesetz und die entsprechende Beitragssatzung unserer Kommune Solingen. In diesem Zusammenhang sind rechtliche Neuerungen in Nordrhein-Westfalen geplant, die wir auch gleich nach der ersten Musik besprechen wollen. Hören wir nun die erste Musik, Simply Red, Lost Weekend. Doesn't have to last. Love. Sie hören 1904, das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen am ersten Advent. Unser Thema heute: Streit um Straßenausbaubeiträge. Wer zahlt wann und warum? Herr Clemens, erzählen Sie uns doch einmal, in welchen Fällen denn die Anlieger herangezogen werden können. Ja, das will ich gerne tun. Wir müssen so ein wenig unterscheiden. Man spricht ja immer über Anliegerbeiträge. Das sind aber durchaus unterschiedliche Sachverhalte. Und zum einen gibt es Erschließungsbeiträge. Die werden dann fällig, wenn ein Baugebiet, Wohngebiet in der Regel neu erschlossen wird. Das heißt, also erstmalig eine Straße hergestellt wird oder ein Gehweg oder ein Platz, wie auch immer. Und dann gibt's eben die Straßenausbaubeiträge, die im Mittelpunkt unseres heutigen Themas stehen. Das ist für die Fälle, wo eine Straße erneuert wird oder ein Weg, wo also etwas schon existiert, was, ich sag mal, verbraucht ist und eben wieder neu aufgebaut wird. Einschließlich Gehweg und Beleuchtung, je nachdem, wie der Zustand ist. Herr Müller. In den Fällen, die der Clemens gerade zum Schluss angesprochen hat, da geht's also um die Erneuerung von Maßnahmen, die vielleicht schon vor vielen Jahren einmal durchgeführt worden sind. Oder eben um Erneuerungen, die vor Jahren noch nicht von Bedeutung waren, wie zum Beispiel beidseitige Gehwege oder Radwege oder Grünstreifen etc. In solchen Fällen wird natürlich auch der Aufwand umgelegt auf die Anlieger. Und den Anlieger meine ich also die Grundstückseigentümer. Diese Beiträge bedeuten ja für die Anlieger unter Umständen eine erhebliche Belastung. Ist sowas gerecht? Da muss man natürlich genau drauf gucken, wer einen Nutzen von der Straße hat an der Stelle. Bei Hauptstraßen sind das natürlich sehr viele Menschen, aber vor allem in Wohngebieten sind es ja primär die Anwohner und die Eigentümer der Häuser, die den größten Nutzen davon haben. Und da muss man, glaube ich, genau unterscheiden, was für eine Art von Straßen man da hat. Da würde ich jetzt gerne noch was zu sagen. Das zeigt sich auch in den Satzungen eindeutig, dass also bei Anliegerstraßen höhere Anteile auf die Nutzer, also auf die Eigentümer oder auf die Mieter an solchen Straßen umgelegt werden, also teilweise bis zu 80% der Kosten. Und in den Fällen, wo wir uns über Hauptverkehrsstraßen unterhalten, sage ich, da könnten die Beträge bei, ich sehe gerade Wuppertal hier, bei 10% liegen, die also für Fahrbahnen umgelegt werden, darüber hinaus natürlich für Gehwege, Radwege und ähnliches mehr, Parkstreifen, die werden dann mit anderen Sätzen umgelegt, zum Beispiel bei diesen Hauptverkehrsstraßen 30-50%. Lassen wir uns nochmal zurückkommen auf die Höhe der Beiträge. Das ergibt für den ein oder anderen Anlieger eine erhebliche Belastung. Gibt es da die Möglichkeit zur Stundung oder zur Ratenzahlung? Das ist sicherlich der Fall. Sie wissen, dass ja dann per Bescheid der Stadt Solingen diese Beträge erhoben werden oder diese Beiträge. Und in begründeten Fällen, wenn man also nachweisen kann, dass es wirtschaftlich schwierig ist für den einzelnen Eigentümer, das in einer Summe zu bezahlen, gibt es sicherlich die Möglichkeit, der, soweit ich das weiß, auch dann in der Regel entsprochen wird, hier durch Ratenzahlungen entsprechend zu reagieren, um das jetzt nicht zu einer besonderen Härte im Einzelfall werden zu lassen. Okay. Das Wichtige ist an der Stelle, dass es da auf die Kulanz der Kommunen ankommt und es da keine rechtliche, gesetzliche Grundlage für gibt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie es da mit den Änderungen aussieht. Das denke ich. Die Änderungen sollten uns nach der nächsten Musik interessieren. Die würden wir dann gern in den Mittelpunkt rücken. Hören wir nun von Buckley James Harvest, Loving is Easy. Tear it apart as I shoot. Sie hören 19.04 das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen am ersten Advent. Unser Thema heute: Streit um Straßenausbaubeiträge. Herr Brattig, wir haben eben die rechtlichen Hintergründe hier kurz angesprochen. Derzeit wird in der Presse eine beabsichtigte rechtliche Änderung oder Erneuerung diskutiert. Es geht um eine ganze Reihe von Änderungen. Ich möchte da mal drei große Punkte rausgreifen, die, denke ich, elementar für diese Änderung sind. Das ist zum einen, dass die Entscheidung darüber, was saniert werden soll und wie die Straßenbaubeiträge dann sind, auf die Ebene der Kommune verlagert werden sollen und vor allem, dass die Kommune darüber entscheiden kann, ob sie diese Beiträge erheben möchte oder nicht. Das ist der erste große Punkt. Der zweite ist, dass man die Möglichkeit und die gesetzliche Verbindlichkeit auf die Möglichkeit der Ratenzahlung hat. Also dass hier bewusst darauf geachtet wird, dass der einzelne Anwohner nicht über die Maßen belastet wird und dann die Möglichkeit hat, das Ganze in mehreren Scheiben abzubezahlen. Und die dritte Sache ist, dass Fördermöglichkeiten oder Fördermittel, die die Kommune bekommen kann, nicht mehr nur auf den kommunalen Anteil der Kosten gerechnet wird, sondern auf den gesamten Kostenanteil, sodass auch da der Bürger davon profitieren kann, wenn Fördermittel gewonnen werden können und das nicht nur um der Kommune zugutekommt. Ist das denn so gerecht? Also die Ratenzahlung natürlich auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, wenn man schon in der Lage ist, Fördermittel zu gewinnen, dann sollten auch alle davon profitieren und nicht nur in dem Fall die Kommune, die dann die Möglichkeit hat, eine Menge Geld zu sparen. Und was den ersten von mir angesprochenen Punkt angeht, dass die Kommune über die Beiträge entscheidet, geht es da auch ein Stück weit um Standortwettbewerb zwischen den einzelnen Kommunen. Da muss man nur ganz klar auch sagen, dass die Finanzlage vieler Kommunen auch hier in der Gegend da überhaupt gar keinen Spielraum zulässt. Und man da offen sagen muss, dass vor allem auch Solingen überhaupt nicht die Möglichkeit hat, auf große Teile, wenn überhaupt auf irgendwelche Teile dieser Gelder zu verzichten. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Danke, Herr Brattig, für dieses Statement. Aber es gibt mit Sicherheit, wenn man Solingen betrachtet, zu anderen Städten hier in der Nähe Unterschiede. Herr Müller. Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Also für die sogenannten Haupterschließungsstraßen, das sind also nicht die Anliegerstraßen, sondern das sind also auch keine Hauptdurchgangsstraßen, für die wird also in Solingen zum Beispiel für die Fahrbahn 60% der Kosten umgelegt. Ja, das sieht also zum Beispiel im Wuppertal auch für die Umlegung der Kosten für die Erneuerung einer Fahrbahn bei Haupterschließungsstraßen werden also nur 30% umgelegt. Das sind also erhebliche Unterschiede. Ähnliches ist in Remscheid auch mit 40% und so weiter und so weiter. Also wir sprechen nicht über Anliegerstraßen, sondern über Haupterschließungsstraßen. Also die gängigen Straßen, die wir also, die A-Straße, an der sitzen wir also gerade hier zum Beispiel, ja, wäre also eine zum Beispiel. Oder der Rennpad, um also in Ohlix zu bleiben. Also das sind so Straßen, die damit gemeint sind. Ja, ich greife das mal auf. Wir sprechen also von Anliegerbeiträgen. Was ich gern hier mal diskutiert haben möchte, ist, hat denn der betroffene Anlieger ein Mitspracherecht über die Maßnahme, die dort getroffen werden soll? Ja, ich denke schon. Dem Grunde nach, ja. Wir haben gerade in den letzten Tagen ein aktuelles Beispiel auch aus einem anderen Stadtteil ja lesen können, wo es eine große Bürgeranhörung gegeben hat, wo die Ausbaupläne oder Erneuerungspläne vorgestellt worden sind und wo die Bürger durchaus einig waren, dass man auf Teile dieser Erneuerung verzichten sollte, auch aus Kostengründen. Ich denke, dass die Stadt diesem Wollen der Bürger auch nachkommen wird. Also grundsätzlich hat der Bürger durchaus Möglichkeiten mitzusprechen. Ich denke auch vor dem Hintergrund der stärkeren Bürgerbeteiligung, die ja an vielen Stellen jetzt gefordert wird, wird sich das auch immer häufiger dann noch darstellen. Letztlich, wenn die Maßnahme dann durchgeführt worden ist, kann man natürlich nicht mehr sagen, ich mache nicht mit. Mein Grundstück ist ja ein Teil dieser gesamten Erschließungsanlage. Insofern hat man dann keine Chance mehr, sich dann dort irgendwie auszuschließen. Okay. Ja, vielleicht noch zu ergänzend zu meiner Aussage von eben, wird in der Gesetzesänderung auch Wert darauf gelegt, dass im Vorfeld, anders ist es ja nicht möglich, über die einzelnen Maßnahmen informiert werden soll und das Ganze im Dialog mit den Anliegern und Bürgern besprochen werden soll und vor allem die Anleger auch über die einzelnen Kostenpunkte, die einzelnen Kostenpositionen informiert werden sollen, sodass man sich da auch ein umfassendes Bild über die Maßnahmen schaffen kann, damit man auch zu so einem Urteil kommen kann, ob man dafür ist. Stichwort Transparenz, aber letztlich wird der Bürger nicht darum herumkommen. Ich möchte hier noch eine Ergänzung anbringen zu meinen Ausführungen zu den Haupterschließungsstraßen und zu den Kosten, die im Rahmen der Fahrbahnerneuerung oder erstmal in Herstellung anfallen. Daneben fallen natürlich auch noch Kosten an für Radwege, wenn vorhanden, einschließlich Sicherungsstreifen, Parkstreifen, Standspuren, Gehwege, kombinierte Radgehwege, Beleuchtung etc. etc. Also Grünanlagen, da kommen noch viele andere Positionen dazu, die nachher erst das runde Bild machen, welche Kosten werden tatsächlich entstehen und welche Kosten werden umgelegt. Ich glaube, es ist wieder Zeit für Musik. Wir hören jetzt von Simple Minds Mandela Day. Sie hören 19.04 das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen am ersten Advent. Streit um Straßenausbaubeiträge ist heute unser Thema. Jetzt muss der Anlieger wahrscheinlich Angst haben, wenn eine Baumaschine bei ihm vor der Haustür anhält und da ein Schlagloch ist, oder Herr Clemens? Nein, das muss er sicher nicht. Es geht ja bei den Anliegerbeiträgen insbesondere um die Erneuerung von Straßen, also der Oberfläche. Wir haben es eben schon besprochen, Gehwege und so weiter. Wenn ein Schlagloch in der Straße ist oder ein Kanaldeckel wackelt oder ähnliche Schäden an der Straße zu beobachten sind, dann sind das Reparaturmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen, die nicht eben beitragspflichtig in diesem hier heute besprochenen Sinne sind. Wo ist denn die Grenze zwischen der Instandhaltung und der Erneuerung? Kann man das ungefähr sagen? Also wenn eine komplette Fahrbahn erneuert wird, ist es sicherlich beitragspflichtig. Wenn jetzt nur ein kleiner Abschnitt durch Aufbrüche bedingt erneuert werden muss, sicherlich nicht. Hierzu gibt es also auch höchstrichterliche Urteile, die besagen, wenn eine wenig befahrene Straße nach einer Nutzungsdauer von 50 Jahren, da muss man davon ausgehen, dass die Verkehrswege beitragspflichtig erneuert werden können und müssen. Das war ein guter Hinweis, dass wir hier mal über die Lebensdauern von Straßen sprechen. Gibt's da denn außer diesen 50 Jahren, die Sie da gerade erwähnt haben, andere Maßstäbe? Also mir sind die jetzt nicht bekannt. Ich habe ja hier auch dieses Urteil zitiert von dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2009. Mag ja durchaus sein, dass also Straßen durch sehr starke Benutzung, also ich sage jetzt mal die Hauptdurchgangsstraßen in den Städten, häufiger erneuert werden müssen, zumindest die Fahrbahnen. Dann greifen aber andere Prozentsätze, die hier im Umlegemaßstab dann angewandt werden dürfen. Für diese Ausbaumaßnahmen dann größere Zuschüsse gezahlt werden, die vom Land oder vom Bund dann kommen. Könnten Sie denn zu diesen Prozentsätzen mal Beispiele nennen, wie hoch die sind? Ja, also ich will mal versuchen, am Beispiel Wuppertal aufzuzeigen, welche Beträge mit welchen Prozentsätzen umgelegt werden. Ich fange nochmal wieder bei den Haupterschließungsstraßen an. Es sind also diese Straßen, die innerhalb der Gemeinde oder der Stadt für den normalen Verkehr von, also nicht als Durchgangsstraße zu bezeichnen sind, im Sinne von Landstraßen oder Bundesstraßen. Also bei diesen sogenannten Haupterschließungsstraßen, da würden, also im Wuppertal zum Beispiel, hier ist der Umlagemaßstab 30% für die Fahrbahn, für die Gehwege 50%, die Radwege 30, kombinierte Radgehwege 40, Parkstreifen 50 und so weiter. Bei den Hauptverkehrsstraßen sinkt also dieser Beitrag. Das sind also diese Straßen, die dem Durchgangsverkehr eigentlich überwiegend dienen. Da wird für die Fahrbahn nur ein Prozentsatz von 10% umgelegt. Also für die Fahrbahn, speziell für Gehwege 50 etc. Da sind wahrscheinlich dann wieder nur die Leute unterwegs, die auch in der Gemeinde oder in der Kommune leben. Also da gibt es schon doch erhebliche Unterschiede im Umlegemaßstab. Insbesondere bei den Fahrbahnen, das ist ja schon erheblich, wenn anstatt von 30% 10% umgelegt wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mal als junger Mensch, der vielleicht überlegt, in der nächsten Zeit ein Haus oder Ähnliches zu kaufen, muss ich mich auf jeden Fall mit dem Thema, ja, Beiträge, die ich da leisten muss, beschäftigen. Sollte da vielleicht einmal mit einbeziehen, an was für eine Straße ich da ziehe. Weil, wenn ich das gerade richtig verstanden habe mit den ganzen Sätzen, können sich da auch Beiträge sehr deutlich unterscheiden, wie ich damit zur Kasse gebeten werde, wenn die Straßendecke dann neu gemacht wird, die ja, wie Sie gerade gesagt haben, nur eine gewisse Lebensdauer haben. Ja, wenn ich darauf antworten darf, ich empfehle ganz klar, und das sollte man in jedem Falle tun, sich an seine Stadtverwaltung wenden. Hier gibt es hier entsprechende Dienststelle, die genau Auskunft darüber geben kann, wie der Zustand der Straße eingeordnet wird, ob vielleicht schon Teilbeträge bezahlt worden sind in der Vergangenheit für Beleuchtung zum Beispiel. Das ist nicht unüblich, dass schon mal neue Laternen gesetzt werden und dafür eine Kostenspaltung auftritt, die dann schon bezahlt worden ist, oder ob eine Straße eben ihre Lebensdauer bald erreicht hat und erneuert werden muss. Da gibt es genaue Auskünfte, sollte jeder tun, der so einen Schritt mit einer Ansiedlung einer Straße vorhat. Ist denn so ein Beitrag mehrfach für eine Straße denkbar? Theoretisch ja, wenn jemand nach 50 Jahren immer noch da wohnt, durchaus möglich, wenn sie denn wieder erneuert werden muss oder erneuert wird. Das ist ja so eine Mindestlebensdauer von 50 Jahren, kann durchaus auch länger dauern. Denkbar wäre es natürlich, dass es sich wiederholt, aber über lange, sehr lange Zeiträume. Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal herausstellen, beabsichtigt ist, wenn Fördermittel für die Straße vorhanden sind, dass die auch auf die Beiträge umgelegt werden. Das ist nach jetziger Rechtslage aber so noch nicht. Genau, also hier versucht ja die Regierung einen Schritt auf den Anlieger zuzumachen, um zu sagen, dass die Fördermittel, die gewonnen werden, nicht wie bisher nur der Kommune zugutekommen, sondern auch dem Anlieger an der Stelle und dass das, dass die Fördergelder auf den gesamten Kostenbetrag angerechnet werden und halt nicht nur auf den kommunalen Anteil, würde halt einige Anlieger stark entlasten und ist insofern ein richtiger Schritt, um da auch dem Bürger das Geld zurückzugeben, der natürlich, wenn er an so einer Straße wohnt, vielleicht nicht im ersten Schritt, auch wenn das gerade empfohlen wurde, was ich dann natürlich machen werde, aber nicht im ersten Schritt gucken wird, in welchem Zustand ist die Straße, an die ich ziehe, weil die wenigsten werden wohl in dem Moment, wo sie ein Eigentum erwerben wollen, daran denken, wie ist die Straße vor meinem Haus und wann wird die das nächste Mal neu gemacht werden müssen und wie hoch werden dann meine Beiträge sein. Das gibt mir die Frage, wer wird denn eigentlich herangezogen? Immer der Eigentümer. Also stets der Hauseigentümer? Ja, immer der Hauseigentümer oder der Eigentümer dieser Immobilie, dieses Grundstücks. Okay. Kann denn der Mieter mit herangezogen werden? Mit anderen Worten, kann man diese Straßenausbaubeiträge auf die Miete umlegen? Meines Wissens nach nicht. Ist das nicht möglich. Also es ist keine Umlage über Nebenkosten oder Ähnliches, über, ich sag mal, mehrere Jahre vielleicht von den Mietern dann wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist nicht möglich. Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, wie ist die steuerliche Seite? Kann der Hauseigentümer diese Straßenausbaubeiträge steuerlich geltend machen? Meines Wissens nach nicht. Kann er die nicht geltend machen? Er trägt damit eigentlich die gesamten Kosten und hat damit auch keine Möglichkeit, sich da Teile vom Staat zurückzuholen, indem er die in der Steuererklärung oder in ähnlichen Positionen geltend macht. Ja, Herr Brattig, ich gehe mal davon aus, dass also das für die Objekte gilt, wenn wir über Einfamilienhäuser sprechen beispielsweise. Genau. Aber wenn wir über Mehrfamilienhäuser sprechen, die an der Straße liegen, dann unterstelle ich, dass also nicht nur die Mieteinnahmen zu einer Erhöhung der Einnahmen, damit Steuererhöhung führen, sondern auch im gleichen Umfange Dinge, die also eine Belastung darstellen für den Eigentümer, dann auch steuerlich geltend gemacht werden können. Also halten wir nochmal fest, der private Eigentümer kann steuerlich da in keiner Weise was geltend machen. Ja, da ist es sicherlich nicht möglich, aber soweit ich das weiß, ist bei vermieteten Mehrfamilienhäusern durchaus die Möglichkeit, das steuerlich, wie auch immer, in der Steuererklärung dann mit zu berücksichtigen. Es ist Zeit für Musik. Wir hören jetzt UB40, 1 in 10. Middle-aged businessman with chronic heart disease. and levity ain't suicide. It is treated as no treat. I am the one in ten. And I'm running lead. I am the one in ten. Even though I don't exist, nobody knows me. But I'm always there. Statistic, a reminder of a world that doesn't care. I'm a starving third world mother, refugee without a home. Housewife and valet, I'm a pensioner alone. My cancer-ridden spectre that's covering me, yeah. I'm another hungry baby, yeah. An accident of birth. I am the one in ten. And I'm running late. I am the one in ten. Even though I don't exist, nobody knows me. But I'm always there. Statistic, a reminder of a world that doesn't care. Hier ist 1904, das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen am ersten Advent. Unser Thema heute: Streit um Straßenausbaubeiträge. Wir haben gehört, dass in dem einen oder anderen Fall, je nach Nutzung, auf den Hauseigentümer nicht unerhebliche Belastungen zukommen durch die Heranziehung zu diesen Beiträgen. Und nicht jeder wird damit einverstanden sein. Kann der Bürger denn da etwas gegen unternehmen? Ja, das kann der Bürger machen. Wie wir eben mitbekommen haben, wird auch hier die Informationslage immer besser, sodass man sich da selbst versuchen kann zu informieren, was natürlich schwierig wird. Und im letzten Schritt bleibt einem natürlich die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Nur ich denke, da sollten viele Schritte vorher laufen, wo man sich mit den entsprechenden Fachstellen vielleicht mal auseinandersetzt, die um Rat fragt. Ja, ich darf vielleicht noch auch dazu einen Nonsatz anhängen. Es gibt, soweit ich das weiß, wenig Rechtsgebiete, wo so viel Rechtsprechung existiert als im Erschließungsbeitragsrecht beziehungsweise im Straßenausbaurecht. Von daher sage ich mal vorsichtig, darf man vielleicht davon ausgehen, dass die Städte oder die Mitarbeiter, die das dort betreuen, sehr fit sind, also in diesem Rechtsgebiet, und da schon nicht zum Nachteil des Bürgers Auslegungen machen, um da besondere Kosten herbeizutreiben. Dennoch, die Möglichkeit besteht natürlich, und ich denke, man soll das durchaus, nachdem man eine Beratung genossen hat, das durchaus tun. Aber es ist ein verdammt schwieriges Rechtsgebiet, und wenn ich das mal dranhängen darf, diese Begriffe Anliegerstraße, Hauptverkehrsstraße, sind Begriffe, die aus der Rechtsprechung heraus entwickelt worden sind im Laufe vieler Jahre. Von daher kann man, glaube ich, dicke Bücher lesen, um dahinter zu kommen, wie im Einzelnen die Zusammenhänge sind. Ich meine, wir haben heute Abend eine Menge Informationen transportiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Eigentümer noch Fragen hat. Wo kann er sich denn informieren? Ich empfehle also allen Haus- und Grundeigentümern, kommen Sie zu Haus und Grund nach Solingen-Ohlix. Und dort haben wir einen Fachanwalt, der Sie gerne berät und der also schon ablotet oder auslotet, welche Aussichten Sie haben mit Ihrem Einspruch. Thank you. said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your ja, ein schwieriges Rechtsgebiet hat uns heute durch unsere Sendung begleitet. Das war die Sendung am ersten Advent, 1904 Radiomagazin. Wenn Sie zu unserer Sendung Anmerkungen haben oder sich informieren wollen, dann können Sie gerne unsere Website besuchen, www.1904-radiomagazin.de. Mein Dank gilt unseren Gästen, Jürgen Müller und Bernd Clemens von Haus und Grund Solingen-Ohlix. Mein Dank gilt auch unserem Gesprächspartner Raul Brattig. Dank an André Müller in der Technik. Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat, also schon im nächsten Jahr, am 6.1.2019. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Übergang, ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2019. Mein Name ist Robert Hall. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. 1904. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Running through the middle of my head, only you cool my desire.